But our topic, which is Christ, our focus. Vergiss unsere Predigt nicht. Christus ist unser Fokus. You know, if our focus is always Christ, there is nothing impossible. And there is no fear, there is no doubt, there is no unbelief. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, wird es keine Zweifel geben und keinen Unglauben geben. If your focus is Christ, wenn unser Fokus auf Jesus Christus liegt, unbelief will vanish. Wird der Unglauben verschwinden. You see, doubt will vanish. Der Zweifel wird fear will vanish. Verschwinden. Die Angst wird verschwinden. He wants our focus to be him. Er will, dass unser Fokus auf ihm liegt. On Sunday we talked about how God speaks. Am Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie Gott spricht. We will continue with this message, how God speaks. Wie Gott spricht. The same topic of Christ, our focus. Und das gehört weiterhin zum Thema, dass Jesus Christus unser Fokus ist. You see, how God speaks. Wie Gott spricht. We were in Isaiah 46. Let us go back to that very place. Isaiah 46. Jesaja 46. Vers 9 und 10. He said, remember the former things of old. For I am God. And there is none else. I am God. And there is none like me. Declaring the end from the beginning and from the ancient times. The things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Praise the Lord. Halleluja. Jesaja 46, Vers 9. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. God is the God of faith. Gott ist ein Gott des Glaubens. Our God is the God of faith. Unser Gott ist ein Gott des Glaubens. Without faith, you cannot please him. Ohne Glauben kannst du ihm nicht gefallen. Without faith, ohne Glauben, you cannot believe him kannst now. Du nicht an ihn glauben. You cannot believe what God is saying to you now. Du musst nicht now. Glauben, was Jesus Christus Gott jetzt zu dir sagt. You see what he is saying to you now. Was er dir jetzt sagt. You know, sometimes you are in the midst of pain, and he is saying you are already healed. Manchmal bist du inmitten von Schmerzen, aber er sagt dir, du bist schon geheilt. You see, without faith, you cannot believe now what he is saying. Ohne Glauben kannst du nicht jetzt glauben, was er sagt. Praise the Lord. Halleluja. God is the God of faith. Gott ist ein Gott des Glaubens. Without faith, you cannot believe him. Ohne Glauben kannst du ihm nicht glauben. Without faith, you cannot walk with God. Ohne Glauben kannst du nicht mit Gott gehen. Is it so difficult to believe? Ist es so schwierig zu glauben? You have the Holy Spirit to help you to believe. Du hast den Heiligen Geist, der dir hilft zu glauben. He knows that without the Holy Spirit, we cannot believe him. Und er weiß, dass ohne den Heiligen Geist können wir ihm nicht glauben. And that's why when he was about to leave, deswegen als er kurz davor war, he introduced the Holy Ghost to us. Hat er uns den Heiligen Geist vorgestellt. And said that the Helper will come to help us. Und gesagt, dass der Helfer kommen wird, um uns zu helfen. To help us to believe. Uns zu helfen zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. If you refuse to have relationship with the Helper, wenn du dich weigerst, eine Beziehung zu haben mit dem Helfer. The Helper cannot force you. Der Helfer wird dich nicht zwingen. He's a gentleman. Denn er ist einfach höflich und wird sich nicht in dein Leben einmischen. He needs your invitation. Er braucht deine Einladung. He wants you to invite him. Er möchte, dass du ihn einlädst. He wants you to see him more than you see any other thing. Er möchte, dass du ihn mehr als alles andere siehst. He wants you to know that he is there for you. Dass du erkennst, dass er da ist für that dich. That you are aware of his presence in your life. Dass du dir bewusst bist, dass er da ist. Without faith, you cannot believe God now. Ohne Glauben kannst du Gott jetzt nicht glauben. You cannot believe whatever he's saying to you right now. Ihm das, was er dir jetzt sagt, nicht glauben. You know, he said in Isaiah 46, where we have just read. In Isaiah 46, verse 10. He said, declare the end from the beginning. And from Asia, you see, declare the end. You know, the end. Das Ende. The end is not what you are experiencing now. Das Ende ist nicht das, was du jetzt gerade erfährst. The end, das Ende, is opposite what you are experiencing. Who understands it? Das ist das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade erfährst. You might be experiencing pain. Vielleicht bist du jetzt in Schmerzen. But God is declaring the end that you are already healed. Aber Gott spricht das Ende aus und sagt, du bist schon geheilt. You know, the end, whatever you are experiencing now, was immer du jetzt erfährst, it is not the end, because the five senses, you see, the five senses cannot believe the end. Die fünf Sinne können nicht an das Ende glauben. It takes God's faith to believe the end. Es braucht den Glauben von Gott, um an das Ende zu glauben. For Joseph to be a prosperous man before Potiphar, his master, it takes faith to believe that Joseph is a prosperous man. Zu glauben, dass Joseph ein reicher und wohlhabender Mensch ist, in Gegenwart seines Meisters, das braucht Glaube. To believe you already healed. Zu glauben, in the midst of pain. Obwohl du inmitten von Schmerzen. In the midst of the problem. You see, the five senses can still see the problem. Inmitten von Problemen steckst. Die fünf Sinne können die Probleme immer noch sehen. The doctor can still see the tumor. Der Arzt kann den Tumor immer noch sehen. And you can see it. The doctor is showing it to you. Und der Arzt zeigt dir das. Even your body is telling you it's still there. Und dein Körper sagt dir, es ist immer noch da. To believe that God is declaring unto you that zu glauben, dass Gott dir you sagt, are already healed. Dass du schon geheilt bist. It is the faith of God. Es braucht den Glauben von Gott. Praise the Lord. Halleluja. You know, it's too late to tell me that God passed away. Es ist zu spät, mir zu sagen, dass Gott Vergangenheit ist. I'm a living experience, a living witness of the word of ich God. Ich bin ein lebendiges Zeugnis von Gottes Wort. I was telling Mercy today about the healing, that how God healed me. Ich habe meiner Tochter heute von der Heilung erzählt, die ich empfangen habe. My pain is that I cannot show it to you. Was ich halt schade finde, ich kann euch diese Stelle nicht zeigen. Because where it is somewhere that is hidden in the body. Was er versteckt ist im Körper. You see, if it is here or here or here, where people see, wo Leute sehen it's können, very easy to show it. Es ist einfach, es euch zu zeigen. There was a man that was healed of a cancer of the it was on one part of the body here. Es gab einen Mann, der auch geheilt worden ist von einem Tumor, den er an der Brust hatte. And this very tumor, you can just see it. Man konnte ihn ganz klar sehen. That place, you can see the wound, you can see how it was getting rotten. Und sehen, wie diese Wunde immer größer und größer wird. It was getting bigger and bigger and bigger. And when this man now believed, when he was now healed, it was a gradual process. The wound was becoming smaller and smaller and smaller. Die Wunde von diesem Mann wurde halt kleiner und kleiner. So also I was healed. So wurde ich auch geheilt. You know, this time I've been saying I have been healed. All diese Zeit habe ich gesagt, dass ich schon geheilt bin. I did not lie. Ich habe nicht gelügt. I spoke the end at the beginning. Ich habe das Ende vor dem Anfang gesprochen. I could still see it there. Ich konnte es immer noch sehen. But I refused to believe it's still there. Ich habe mich geweigert zu glauben, dass es immer noch da ist. Letzten Monat. I cannot find it any longer. Seitdem sehe ich es nicht mehr. Praise the Lord. Halleluja. I explained to Mercy how it was. Ich habe meiner Tochter erklärt, wie es war. You know, I don't know if you know when somebody have boil. And something is coming out like liquid. Wenn zum Beispiel jemand eine Wunde hat und diese Wunde vereitert und in dieser Wunde halt dieser Eiter drin ist. That was what was coming out of my body. Das kam aus meinem Körper ständig. For months upon months. Monatelang. Upon months. Now, I can't even the wound. I don't even know where it is again. Es ist die Wunde verschwunden. The wound vanished. Die Wunde ist verschwunden. It is, I cannot even see it. Ich kann nicht mehr sehen. I cannot even touch it any longer. Ich kann sie auch nicht mehr berühren. It is completely out. Sie ist weg. And no more liquid coming. Es kommt keine Flüssigkeit mehr daraus. I don't know if you can understand. It takes faith to walk with God. Es braucht glauben, um mit Gott zu wachsen. You know, if we do not understand how God speaks. Wenn ich verstehe, wie Gott spricht. If we do not understand how God works. Wie Gott arbeitet. If we do not understand how God moves. Wie Gott sich bewegt. You will doubt God. Wenn wir an Gott zweifeln. You will not believe. Wenn wir nicht glauben. Your belief, believing will be temporary. Unser Glaube wird immer nur für eine bestimmte Zeit sein. Because your body will speak a lot of things to you. Weil unser Körper vieles zu uns sprechen wird. You know. I thank God that I don't go to the places you go to. Ich danke Gott, dass ich nicht an die Orte gehe, an die ihr. I don't watch what you watch. Ich höre mir nicht das an, was ihr euch anhört. I don't listen to what you listen to. Ich höre mir nicht das an, was ihr euch anhört. The difference between your faith and my faith is your is what you watch, what you see, what you hear. Zwischen meinen Augen glauben ist das, was ihr in euch hineinlässt. We have the same faith. Wir haben alle den gleichen. We all have the same quantity of faith. Wir haben alle die gleiche Menge an Glauben. But our unbelief. Aber unser Unglauben. You see our doubt. Unser Zweifel. Yeah, our fear. Unsere Ängste. Is the problem. Das ist das Problem. That fights our faith. Die gegen unseren Glauben. I don't know if you understand. Praise the Lord. Halleluja. If you open the door for unbelief to come in, die Tür öffnest für den Unglauben, for doubt to come Zweifel, in, for fear to come die in, Ängste. Anytime, you know, this time, anytime I see it, when it was there, anytime I just look at it, wenn I just diese Wunder gesehen habe, I just remember that what kept me going was a testimony. Of a woman. Das, was mir geholfen hat, weiterzugehen, ist ein Zeugnis einer Frau. That this woman had a cancer. Diese Frau hatte Krebs. And the doctor gave her some months to live. Die Ärzte haben ihr nur noch ein paar Monate gegeben, zu leben. She is a mother of one pastor. Is the mother this woman's son is a pastor. Sie ist eine Mutter von einem Pastor. I don't want to call her name. And this woman said the doctor gave her just some months to live. Die Frau hat gesagt, dass der Arzt mir noch ein paar Monate gegeben hat. After 30 something years, the woman is still alive. Und nach mehr als 30 Jahren ist diese Frau immer noch am Leben. But she said anytime she go there. Also gesagt, immer wenn sie or she go to see the doctor. Zum Arzt geht. The doctor we always say is still there. Sagt der Arzt ist immer noch da. But the problem could not kill her. Aber I don't know if you understand. Konnte sie nicht töten. But you know it could not kill. Es konnte nicht töten. Though it's still there. Obwohl es da war. 30-something years. 30 Jahre. She said she could still see, feel some pain, feel this, feel that, but she is still alive. Fühlen, aber sie ist immer noch am Leben. She is still working for God, for the Lord. Arbeitet immer noch für den Herrn. You see, she is still working. Sie arbeitet noch. She is still preaching the gospel predigt das of Christ. Evangelium von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Anytime I go there and see what I'm seeing in my body. Wenn ich da hingehe an diese Stelle und das sehe. What comes into me? Das sind meine Gedanken. It's just it cannot kill you. Es kann dich nicht töten. Praise the Lord. Halleluja. And the Lord started directing me on what to eat, what to drink, and what to leave. Und er hat angefangen mich zu leiten, dem was ich essen soll, was ich trinken soll, und was ich vermeiden soll. What I am to leave. Was ich meiden soll. First was coffee. Soll ich als erstes was Kaffee? Immediately I stopped drinking coffee. What? Yeah, coffee. They call it coffee also. Coffee in English, coffee in Dutch. You see? Coffee, good. Thank you. Immediately I stopped drinking it. I could see the difference in my body. Ich konnte den Unterschied in meinem Körper sehen. Praise the Lord. Halleluja. This is what I have drank for so many years. Das habe ich jahrelang getrunken. I could see the difference in my body. Sehen, meinem Körper. That it is that something has changed. Sich etwas verändert hat. And I started directing me in in different ways. Er hat mich weiterhin geführt. You see, that is why, you know, you pray for what to eat. Deswegen betest du dafür, was zu essen. Tell God to tell you what to eat. Sag Gott, was zu essen sollst. To help you, the Holy Ghost to help you, to know what to eat, what to drink. Was du essen sollst, was du trinken sollst. A lot of things that we drink and we eat destroy our body. Zerstören unseren Körper. A lot of things, there are so many. That we eat, that you might know, you might love it so much. Wie gefällt diese Sache vielleicht? You know, you might know, you see it as a destroyer. Du siehst dich als einen Zerstörer an. When I stopped coffee, als ich dann aufgehört habe mit dem Kaffee trinken, that was the beginning of the healing of the wound. That the wound was now getting smaller and smaller. The pain was reduced. Diese Schmerzen und diese Wunde ist kleiner geworden. I could see the difference, that there is something different. Sehen. Praise the Lord. Halleluja. And from there, what to drink? What he started directing me. And now, you know, healing has its own different ways. Heilung hat unterschiedliche Wege. There is an instant healing. Es gibt Heilung, die einfach direkt passieren. There is a healing that is of, you see, it's a process. Es gibt aber auch Heilung, die einen Prozess durchmacht. It's like when Jesus spoke to the fig tree. Als Jesus zu den Feigenbaum gesprochen hat. The fig tree was destroyed immediately. Der Feigenbaum wurde direkt zerstört. But it was from the root. Aber von der Wurzel aus. Took the next day when they were coming back. Am nächsten Tag, als then Peter kamen, saw the fig tree. Dann war der Feigenbaum. I called the master and said, look at the fig tree you caused yesterday. It has been withered. Zum Meister sagt, hey, dieser Baum ist auf einmal jetzt weg. Er ist wirklich verdorrt. You know, somebody that might go there some hours later, before the dawn, before daybreak. Leute, die vielleicht an diesem Baum vorbeigehen, bevor der nächste Tag. They might still be seeing the leaves still fresh. Sehen die, I don't know if you can get it. Blätter von diesem Baum und sehen, dass dieser Baum immer noch frisch aussieht. But the next day, as they were going back, aber als sie zurückgegangen sind, it was completely dead. War dieser Baum tot. You know, there is some healing like the woman with the issue of blood. Es gibt noch die Heilung wie die Frau mit der Blutung. He said, the problem stopped immediately as she touched. Als sie ihn it was instantly. Wurde sie direkt geheilt. There are some situations, sometimes, both in the spirit and in the physical, they just go together. Manchmal geht das physische und das geistliche miteinander einher. There are some cases. The root, the spirit world, the root that is where you cannot see has been done. But where you can see, there's still problem. There's still problem in pain. There's still problem. What how you feel? Es gibt einige Fälle, wo das Geistliche schon erledigt ist und schon erfüllt worden. And those ones are very dangerous. Das Physische ist immer noch da und zeigt sich immer durch diese Symptome von Schmerz oder von Aussehen. And these ones are very dangerous. Und diese Art, why? Because they can bring you to unbelief. Weil sie dich in den Unglauben stürzen können. That's why Jesus said, he takes prayer and faith. Wie gesagt, Jesus, es braucht Glauben. Prayer and fasting. Es braucht Glaube und Fasten. Prayer and it is prayer. Gebet. And fasting. Und Fasten. Fasting your unbelief. Dein Unglauben fasten. Fasting your doubt. Fasten von Zweifeln. Fasting your fear. Fasten von Ängsten. Fasten von fünf Sinnen. I don't know if you understand me. You fast it. You know how to fast something. Du weißt, wie du von etwas fasten. How to fast, you take the power of fear away. Du nimmst let the power of fear go be destroyed. Lässt du, dass die Kraft dieser Angst zerstört. Let the power of doubt be destroyed. Dass diese Kraft von let the power of unbelief. Dass die Kraft von the spirit behind unbelief. Es gibt einen Geist. The spirit behind doubt and fear. Zweifel und Ängste. You come against those spirits before you can see. Praise the Lord. Halleluja. I'm not preaching on healing, but I just want you to know all this. Amen. Amen. Without faith, ohne Glauben, you cannot continue with God. Kannst du mit Gott nicht weitergehen. Without faith, you cannot believe what he is saying now. Kannst du nicht das glauben, was er dir jetzt because sagt? What he is telling you now, was er dir jetzt sagt. It is, he is declaring the beginning at this time to you. Er sagt, he's declaring the end at the beginning to you. Er sagt dir den er sagt dir das Ende am Anfang. You see, he's declaring the end at the beginning. Ende am Anfang. To you. The end. The end result. Das Endergebnis. You see, he's declaring the end result. Just like we read here, say declaring the end result. Das Endresultat. At the beginning. Sagt er am Anfang. Praise the Lord. Halleluja. Know how God speaks. Understand how God speaks. That he declared the end from the at the beginning does not mean you are not here. Dass er den das Ende vor dem Anfang sagt, heißt nicht, dass du nicht geheilt wirst. You know, speaking the end at the beginning, he's speaking what you cannot see. Das Ende am Anfang sprechen heißt das zu sprechen, was du nicht sehen kannst. What can see it is the natural man. Nur der natürliche Mensch kann es sehen. The five senses can see it. Die fünf Sinne können es sehen. You see, they can feel it, can see it, can touch it. Can touch it. Kann es berühren. Example, Joshua, I have given you the Jericho. Wie Joshua zum Beispiel, ich habe dir Jericho schon gegeben. But they don't have it yet. Aber sie haben die Stadt noch nicht. But I have given you. But you don't have it yet. Joshua can say, I don't have it yet. Joshua hat gesagt, aber ich habe look at you, look at you, we are still in bondage. Wir sind immer noch in Gefahr. You see, we are still, the victory does not belong to us yet. Gehört uns immer noch. But God said, I have given you. Aber Gott sagt, ich habe dir die Stadt übergeben. We have to believe that God is not a man that should lie. Wir müssen glauben, dass Gott nicht lügt. We have to believe. Wir müssen es glauben. Without your cooperation with ohne God, with Christ, mit Christus, you cannot be free. Beißt du auf Granit, du kannst nicht frei sein. You cannot be free from those problems. Du kannst nicht frei sein von diesen Problemen. He needs your cooperation. Er braucht deine Kooperation. He needs you. Er braucht dich. One thing we have to know that there is opposition here on earth. Wir müssen erkennen und wissen, dass es einen Gegner, einen Feind gibt. Who will continue fighting your faith? Immer wieder unseren Glauben bekämpfen. Who will continue fighting your belief? Unseren Glauben bekämpfen. You're trusting the Lord. He will continue fighting it. Immer wieder bekämpfen. Immer wieder diesen Glauben und dieses Vertrauen angreifen. You know, some even want to say God has passed away. Und sie sagen, ja, Gott ist Vergangenheit. But the same God said, I am the same yesterday, today, Gott and forever. Sagt, ich bin der gleiche gestern, heute und für immer. You are the one that is changing. Du bist derjenige, der sich ändert. Today you are believing, tomorrow you are not believing. You are in doubt, you are in Zweifel und in Angst. You see, man changes. Der Mensch verändert sich. God remains the same. Aber Gott bleibt gleich. Who understand? Praise the Lord. Halleluja. He never lies. Er lügt nicht. You know, there are a lot of examples. There are so many in the Bible. I don't know which. Sometimes I don't even know the one to pick. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich aussuchen soll. He called Joseph a prosperous man. Hat Joseph einen reichen Mann. When he was a slave. Wo er ein Sklave war. So poor. So arm. Who can't believe that? Wer kann das glauben? The master cannot believe. Der Meister kann das nicht glauben. You know, Joseph had to be in faith to believe it. Josef musste im Glauben sein, um das zu glauben. Yeah, you know, when there is pain, you have to, for you. You know, the Bible talks about believers. Bibel spricht über Gläubige. Believer, who are believers? Wer sind die Gläubigen? Believers are not believers that believe when things are good. Gläubige sind nicht die glauben, wenn alles super läuft. Believers are believers that believe when things are not going the way. You don't, the natural man can't. You know, when things are going the way, the natural man can understand. Das sind die glauben, bedingungslos glauben. Unconditional. Abhängig glauben. You see, unconditional believing. Bedingungsloser Glauben. No matter the pain. Egal wie groß the worse you go, the more the more you believe. Wird, the more you never doubt. Umso mehr wächst dein you wonder why it's not working glauben. For you. Du fragst dich, when you refuse to believe. A lot of us harden our hearts so much. Aber wir verhärten unsere Herzen. We don't. Jesus never penetrate. Jesus kann nicht eindringen. You are the one that penetrates into your heart. Du bist derjenige, der in dein Herz eindringt. You pick and choose what you believe. Du entscheidest. You wonder why the problem keep on coming and going and coming and going and coming and going. It must come and go. Es wird kommen. kommen. Because of your hardened heart. In deinem verherzten Herz. Of unbelief or doubt in the word of God. Von Unglauben. Because of what you allow to. Dem, was du what you allow to come in into you. Was du nicht hinein. What you see, what you watch, what you listen to. Praise the Lord. Hallelujah. Believers are. Who are believers? Wir sind die Gläubigen. Believers. Are believing are those that are believing the true gospel of Christ. Die an das wahrhaftige Evangelium von Jesus Christus glauben. Believers are not those that believe when things are going well. Gläubige sind nicht die, die glauben, wenn alles gut läuft. You see, when things are so beautiful, they sing hallelujah. So gut laufen, dass sie dann. Even unbelievers can sing hallelujah when things are beautiful. Selbst Ungläubige Loblieder singen. That's no news. When things are good. Neues. You know, when you are well, when everything is moving well, the pain is not there. You are singing hallelujah. You think you are a believer. You are not a believer. Wait until the problem comes. Warte, bis die Probleme kommen. Well, who can is it is who can sing when there is problem? Wer kann singen, wenn die Probleme da sind? I don't know if you can understand me. Praise the Lord. Anbeter. Who are believers? Wer sind die wahren Gläubigen? Amen. Amen. Ah. Those who will not allow the five senses to control them. Die zulassen, dass die fünf Sinne sie eben nicht kontrollieren. Again, believers are not those that believe when things are going well. Gläubige sind nicht die, die glauben, wenn alles am Schnürchen läuft. They are not those that believe when no pain, there is no pain. Unbelievers, they can rejoice when there is no problem at all. They sing hallelujah with you. Sie singen mit dir, diese Lob. You are not different from them. Nicht anders als sie. But those that believers are those that believe what God declared. Aber Gläubige sind die das glauben, was Gott sagt. He declared the end. Er sagt from the beginning. Das Ende vor dem Anfang. Those that rejoice. Die sich freuen. No matter what. Egal was. In problems they rejoice. Problemen freuen sie sich. Believers are those that see in the spirit. Die im Geist sehen. Those that see in the spirit world. Die in der geistlichen Welt sehen. They never believe they are poor. Like somebody like me. Am I not something? No, nothing in the pot money. But I don't believe I have all. Aber ich glaube, ich alles habe. Praise the Lord. Halleluja. Believers are those that see in the spirit. Sind die im Geist glauben und sehen. They see with their spiritual eyes. Sie sehen mit ihren geistlichen Augen. Let's go to 2 Corinthians 4. 2. Korinther 4. 2 Corinthians 4. Believers. You know, Jesus talks about believers. Jesus spricht über die Gläubigen. He said, they shall eat any deadly thing, shall not hurt them. Believers. Ihnen nichts anhaben. Those that believe unconditionally. Die bedingungslos glauben. That no matter what. Is Christ. Ist egal, was ist Christus. 2 Corinthians 4. 2. Korinther 4. Verse 18. Vers 18. He said, why we look not at the things which are seen. Our eyes, you know, we do not see what are seen. Wir sehen nicht auf das, was sichtbar ist. You can see your pain. Wir sehen unsere Schmerzen. You can feel your pain. Wir fühlen unsere Schmerzen. You can see the doctor's report. Wir sehen den Arztbericht. You see, there are things you can see, wir evil things. Sehen. You know, evil things. when Moses sent the spies. When the spies came, they brought evil report. Als die Spione gekommen sind, sie haben bösartige Nachrichten mit sich gebracht. What they brought was no lie, according to the natural world. Das, was sie gebracht haben, war keine Lüge nach der Natur. It was fact, the natural fact. Es waren Tatsachen. But it was evil. Es war dennoch böse. The Bible called it evil report. Ein bösartigen Bericht. It was true. Es war. Those men, they were giants. Diese Menschen waren Riesen. You see, the spies, they were like grasshopper before them. Und diese Spione haben sich so wie Grashüpfer vor ihnen gefühlt. Weil diese Leute aus diesem Land so sie waren Riesen. They can fight. Sie können kämpfen. But it's not what you see. Aber es geht nicht um das, was du siehst. It is the Lord in you. Sondern der Herr in dir. It is what you believe. Was du glaubst. And not what you see. Nicht das, was du Here siehst. The writer of 2 Corinthians, Paul, you see, he said, why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot see the word of God. You cannot feel it. You cannot hear it. You cannot know. You cannot taste. You see. You see these 5 senses. You see 5 senses to be tied with is foolishness. Paul said, we look not at the things which are seen. Wir schauen nicht auf das, was sichtbar ist. We do not allow what we see to control. Wir lassen nicht zu, dass das, was wir sehen, uns kontrolliert. To control our joy, our peace. Freude, unseren Frieden kontrolliert. He said, watch and pray. Sondern wir beten und sind wachsam. He said, watch and pray. Watch beten. What you listen to. Sei wachsam gegenüber dem, watch was what du hörst, you hear. Was du Beware hörst. Of what you see. Nimm nicht in Acht vor dem, was du siehst. Beware of your 5 senses. Nimm nicht in Acht vor deinem Bring Gehirn. It under the word of God. Bring sie unter die Gefangenschaft von Gottes Wort. Unter die Gefangenschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Allow your 5 senses to work against you. Lass nicht zu, dass deine 5 Sinne gegen dich arbeiten. Let it work for you. Lass zu, dass sie für dich arbeiten. Let don't allow that pain to work against you. Lass nicht zu, dass dieser Schmerz gegen dich arbeitet. Where we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. There are things that are not seen. Es gibt Dinge, die unsichtbar sind, aber sie existieren. That they are not seen, that does not mean they don't exist. Weil sie nicht sichtbar sind, heißt das, dass sie nicht existieren. Only it's not made for the natural man to see. Aber es ist halt vor, es ist verborgen vor dem natürlichen Mensch. You have to be in the spirit to see. Du musst im Geist sein, um es sehen zu können. You're like Elisha. Wie Elisha. You know the Syria army. Die syrische Armee. The natural man can see the Syria army. Mensch, but they cannot see the host of angels. Die Soldaten, diese Engelsoldaten nicht sehen. The doctor cannot see the host of angels. Der Arzt kann diese Engel nicht sehen, die He cannot see the word of God, the true gospel of Christ. Das Evangelium. But he can see that of Satan. Also können das Teuflische sehen. He can see that of evil. Sie können das Bösartige sehen. Evil report. Den bösartigen Bericht. Then verse 17. Look at verse 17. He said, for our light affliction, which is but for a moment. 2. Korinther 4, Vers 17. For our light affliction, which is but for a moment. What is temporary? Was ist zeitlich? He said it is temporary. Es ist zeitlich. Whatever you are going through, it is temporary. Das Just ist like the problem I was going through was temporary. Das Problem, was the cancer, the tumor was temporary. Zeitlich. You see, the tumor was temporary. The word of God is permanent. Und Gottes Wort ist ewig. Praise the Lord. Halleluja. He said, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Amen. Amen. Paul never allowed what he sees to control him. Paul hat nicht zugelassen, dass das, was er sieht, ihn kontrolliert. What he sees with his naked eyes to control him. Was er mit seinen physischen Augen sieht, das hat ihn nicht kontrolliert. You know, going from one prison to another. Von Gefängnis zu Gefängnis is terrible. Das ist schrecklich. It's terrible. Today we are in freedom. Heute sind wir in der Freiheit. We are not going from one prison to another. Wir gehen nicht von Gefängnis zu Gefängnis. Trust him. Aber dennoch. Upon all, dennoch. It's slightest thing. Ist bei der kleinsten Sache. Praise the Lord. Hallelujah. David had a true relationship with God. David hatte eine wahrhaftige Beziehung mit Jesus. He believed God. Hat an Gott geglaubt. David believed God. David hat an Gott geglaubt. What makes David different from Saul, King Saul? Was hat David anders unterschieden von König Saul? Ja. You know, King Saul, if you compare what David did to that of King Saul. Wenn du das, was David getan hast, mit dem, was Saul getan hast, vergleichst. I will condemn David more than I condemn Saul. Ich würde David mehr verurteilen als Saul. Taking somebody away. Weil er einen Menschen seiner Ehefrau weggenommen hat und diesen Menschen getötet hat. And God calling David a man after my heart. Aber Gott nennt David einen Mann nach seinem Herzen. Oh, Daddy, thank you. Why? Because of relationship. Wegen Beziehung. Relationship with God. Beziehung mit Gott. With the true God. Den wahrhaftigen Gott. He was, you know, he was, I thank God that he was so mature that he never point finger. Aber ich danke Gott, dass er so reif war, dass er nicht mit Fingern auf Leute beschuldigt hat, nicht mit Fingern gezeigt hat. You know, husband and wife, we point finger to one another. Bei Ehemann, du bist da ein Schuld. You said it. You see, we are looking for one to blame. Wegen dir ist es so. Wir suchen nach jemandem, der schuldig ist. You see, you are the cause. You did not do this. Du hast das nicht gemacht. Du hast das gesagt. We are to grow out of it. Aber wir sollten daraus wachsen. Brothers and sisters. Oder Geschwister. You see, the friends, you Freunde. See. God children. Kinder Gottes. The fingers, you see. Die mit dem Finger auf andere zeigen. Pointing finger. Mit dem Finger looking zeigen. For who to blame. Nach einem Fehler suchen. Nach you know, your son's family, they are specialists in meine Familie sind Spezialisten darauf. Specialists of pointing finger. Und immer Leute. they will set trap for you, so that you fall in, they not blame you. Sie stellen dir eine Falle und lassen zu, dass du da reinläufst. Und dann dich dann deswegen schuldig sprechen. They bring you quite the big problem to you. And while along the line, when you are dead, you see, they blame you for that same problem that they brought. Und später beschuldigen sie dich und machen dich schuldig für das Problem, was sie eigentlich zu dir gebracht haben. It's evil. Das ist bösartig. So keep on pointing finger. Immer mit dem Finger auf andere. Look at what zeigen. I've done. Look at. You know, David was not like that. Aber David war he never blamed Bathsheba for being naked er hat before nicht, him. Oh no, understand. Dafür verantwortlich gemacht und gesagt, weil sie nackt war. Deswegen habe ich das getan. Sie hätte sich was anziehen sollen, wäre es nicht passiert. If he did not naked, if she was not naked, could have not been something like that. Why did I not do it with others? Weil bei mir, jemand anderem ist mir das noch nicht passiert. David believed God. Aber David hat an Gott geglaubt. Joseph had a true relationship with God. Joseph hatte eine wahrhaftige Beziehung. He believed God. Hat an Gott geglaubt. Don't look at all of them. Solomon. Esther. All of them. All diese Leute. They all have relationship with Sie God. Haben eine Beziehung mit Gott. If you have relationship with Wenn God, du eine Beziehung hast mit you, Gott, you are to believe God. Musst du an Gott glauben. It is believing before you trust. Du musst glauben, bevor du vertraust. You know, if you cannot believe God, you cannot trust Wenn God. Wenn du Gott nicht, an Gott nicht glaubst, wirst du ihm nicht vertrauen. If you don't believe what I'm saying to you, how can you trust me? Wenn du nicht das glaubst, was ich dir sage, wie kannst du mir dann vertrauen? Let us go to Hebrew 4. Hebräer 4. Hebrew 4. The Bible warns us of just one thing. Die Bibel warnt uns vor einer Sache. He warned us of just one thing. Warnt uns vor einer Sache. He said there is just only one fear for us. Es ist eine Furcht, die wir haben. Praise the Lord. Halleluja. Only just one. Eine Furcht. He did not say we should fear the devil. Wir sollen sich vor dem Teufel fürchten. He did not say fear sicknesses and diseases. Wir sollen sich vor Krankheiten. He did not say fear anything. Fear demons. Fear witches and wizards. Hexen. You know, today God's children, they are afraid of witches and wizards. Aber die Kinder Gottes, wir haben Angst vor Magiern und Hexen. But they are not afraid of what God said they are to be afraid of. Aber wir haben nicht davor Angst, wovor wir eigentlich Angst haben sollten. Look at from verse 1 of Hebrew 4. Hebräer 4:1. He said, let us therefore fear. Let us fear. Least a promise being left us of an entry into his rest. He wants you to rest. But without your faith, without believing, you cannot rest. There's no rest. Who can get it? Do you understand, please? Praise the Lord. Halleluja. Mm. Again, let us therefore fear. What he wants us to be afraid of. Wovor wir uns fürchten sollen. Not to believe. Nicht zu glauben. Lest the promise being left us of entering into his rest. Any of you should seem to come short of it. Don't come short of believing God. Verpasst es nicht, an Gott zu glauben. Don't come short and start doubting God. Fang nicht an, an Gott zu zweifeln. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, being not mixed with faith in them that heard it. You know, it is not preaching, it is until you mix it with faith. You know, I can pray and pray all day for you. Den ganzen Tag beten für dich. Until you miss it with faith. Erst wenn du es mit dem Glauben verbindest. It is nothing. Erst dann ist es etwas, sonst ist es. You know, people never know that. Das wissen Leute nicht. Faith is impossible. Let me put it this way. To live the life of faith is impossible in the natural. Das Leben des Glaubens zu führen ist unmöglich im Natürlichen. You need the help of the Holy Spirit. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes. Because God will tell you what you cannot see. Weil Gott wird dir sagen, da wird dir etwas sagen, was du nicht sehen kannst. You are healed, you cannot see. Du bist geheilt, aber du kannst die Heilung nicht sehen. You are rich, you cannot see. Du bist reich, aber du kannst den Reichtum nicht sehen. Everything of God, you cannot see it. Du kannst es nicht sehen. With your natural eye. Mit deinen natürlichen Augen. Paul said, we do not see them. We do not follow what we see. Wir folgen nicht, wir gehen nicht dem nach, was wir sehen. We follow what we don't see. Wir gehen dem nach, was wir nicht sehen können. Verse 2. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not be mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the walls were finished from the foundation of the world. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his works. He wants us to rest. Our rest is believing. Unsere Ruhe ist zu glauben. Believing, to believe is our rest. Zu glauben, das ist unsere Ruhe. If you are believing, you are resting. Und wenn du glaubst, ruhst du dich. You see how to rest in the kingdom of Christ. Aus dem Königreich. It is by believing. Wir glauben. Once you are believing, you are resting. Ruhen wir uns aus. Praise the Lord. Halleluja. Verse 5. And in this place again, if they shall enter into my rest. Verse 6. Seeing therefore, it remained that some must enter in, therein. And they to whom it was first preached, enter not in because of unbelief. Because they refused to believe. Weil sich geweigert haben zu glauben. You know, some have hardened their heart never to believe. Einige haben ihr Herz verhärtet und sich schon entschieden. They hardened their heart never to believe. Sie haben sich schon entschlossen, niemals zu glauben. Never to believe the truth. Niemals an die Wahrheit zu glauben. Never to believe Christ. Niemals an Christus zu glauben. They keep on doubting. Sie zweifeln. How long will you remain a baby? Wie lange bleibst du ein Säugling? Like 1 Corinthians 3 says. 1 Corinthians 3, yeah. 1 Corinthians 3. He said you are supposed to be. You are put something here. Go to 1 Corinthians. Let us see there. 1 Corinthians 3, 1. Yeah. 1 Corinthians 3, 1. He said, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ, because of your maturity. Can you see it there? 1 Corinthians 3, verse 1. 1 Corinthians 3, verse 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. I have fed you with milk, and not with meat. For hitherto You were not able to bear it, neither yet now are you able. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. You know, Jesus marveled with unbelief of people. Jesus war erstaunt über den Unglauben vieler Menschen. He marveled. Er war erstaunt. When he see the unbelief, when he can see the unbelief, how they can doubt, how they can harden their heart. Ihr Herz verhärten. Well, if you live, you know, if you live under Christ for years. Wenn du jahrelang unter Christus lebst, ah, you cannot believe. Du dennoch nicht glauben kannst. How are you going to believe? When are you going to believe? If you keep on still doubting. Wenn du immer noch zweifelst. Like Thomas. Wie Thomas. Show us God. Like Philip, you know. Zeig uns after so, after years upon years of following nach Jesus. Jahren. Nach Jahren. They never still believe he is the true God. Nicht geglaubt, dass they so show us God will be satisfied. Vater, da sind wir zu the same leben. Thing we are doing today. Das gleiche tun wir heute. You see, you live on that. You hear the word of God. You can see, you carry it everywhere. Wir tragen es mit uns. After all, you still doubt. Zweifeln wir. Back to Hebrew 4. Hebräer 4. Verse 6 again. Seeing therefore it remained that some must enter therein, and they to whom it was first preached enter not in, because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it has said, today, if you will hear his voice, harden not your heart. Stop hardening your heart. Hört auf, eure Herzen zu verstehen. Believe the true word of God. Das war, are you enjoying your problem? Genießt du deine Probleme? Except if you are enjoying it, I don't know. Genießt deine Probleme? I hate to be sick. Ich hasse es, krank you know, zu sein. Some people love to be sick. Leute lieben es, krank zu sein. I don't know if you can understand it. Some people, they enjoy sicknesses and diseases. Krankheit. They want to be pampered. Weil sie dieses Mitleid haben wollen. They just love it. Sie lieben es. They refuse to allow it to go. Sie wollen es nicht loslassen. Yeah, some receive money because you know in Europe in abroad here. Zum Beispiel in Europa. Like a man of God said, he said there was a cripple in his church and they prayed for the cripple and the cripple walked. The next day or some days later, the man coming back to the church was in wheelchair again. He asked the man, what happened? You were healed. You left here, not in wheelchair, but you. He said, no, because you know the benefit. The benefit that the government, they are paying me. Yes, if they don't see me in this chair, they will not pay it. It's terrible. Es ist schrecklich, dass viele Profit aus ihrer Krankheit sehen. You know how they enjoy sicknesses and diseases. Sie genießen ihre Krankheit, I hate it. Aber ich hasse das. Until you hate it, ich hasse it's das, not, it's not Gott going. Hasst. If you are enjoying it, some are enjoying it, they love it. They might not even say it outside, they love it. They love it to be pampered with sicknesses and diseases. Only they will not love the one that will kill them. Sie lieben aber nicht die Krankheit, die sie tun. Verse 7. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said today, if you will hear his voice, harden not your heart. Those that harden their heart. Die ihr Herz verstocken. A lot harden their heart. Viele verstocken ihr Herz. What is wrong with it? A lot hardened your heart. Viele verstocken ihr Herz. Praise the Lord. Hallelujah. A lot hardened your heart. Viele verstocken ihr Herz. Stop hardening your heart. Hör auf, dein Herz zu verstocken. Allow God to come in. Lass zu, dass Gott reinkommt. Believe every word of God. Glaube all jedes Wort Gottes. Let God control your life. Lass zu, dass Gott dein Leben stop selecting and choosing the part to give to God. Hör auf zu entscheiden, was stop enjoying sicknesses and diseases. Krankheit zu genießen. Said if you will hear his voice, harden not your heart. Seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Verse 8. For if Jesus had given them rest, as he's talking about Joshua, then would he not afterward have spoken of another day? There remained therefore a rest for the people of God. He said there is still a rest remaining for God's children. Bleibt noch eine Ruhe für Kinder Gottes. There's a rest remaining for us. Es gibt noch eine Ruhe für uns. The rest of believing. Diese Ruhe heißt das Glauben. The rest of believing him. That's our rest. Das ist unsere Ruhe. Come praise the Lord. Halleluja. You see, the rest. He wants us to rest. He wants us to rest by believing Christ. Wir uns wenn wir Jesus Christus glauben. You see, by believing the gospel of Christ. That said, you are already healed, though the pain is still there. Praise the Lord. The gospel of Christ said, you rest. How do you rest? By believing. That's all. Glaubst. For he that is entered, verse 10, into his rest, he also hath ceased from his work, from his own work. As God did from his. You see there? Can you get it? He said, if you, for he that is enter into his rest, if you really believe, he also has ceased from his walk. You have ceased from walking. You are no longer the one walking. Christ is not working for you. Christus, der für dich arbeitet. I don't know if you can get it. He's the one now working for you. If you can really believe. Wenn du wirklich glauben kannst. You live, you just surrender everything. You surrender everything to him to work for you. Praise the Lord. Hallelujah. You see, if you believe. Wenn du glaubst. For he that is entered into his rest, he also has ceased from his own work. If you can believe, wenn du glauben kannst, you are no longer the one working. He's the one working for you. Er arbeitet für Who can get it? As God did from his. Let us labor. Let us labor. The one labor that is remaining for us. For God's children today. Labor to believe what he declared. Kämpfe darum, das zu glauben, was er dir gesagt hat. What he declared at the beginning. Was er am Anfang gesagt hat. What he declared here right now. Was er hier jetzt sagt. What he declared that he said about you. Was er bei dich sagt. That you have victory already. No, you can see a failure, loser everywhere. He declared the end from the beginning. Das Ende vor dem Anfang gesagt. Let us labor, therefore, to enter into his rest. The only one labor that is left for God's children. That God wants us to labor. Worum wir That's all. Sollen, Believe in zu glauben, Christ. Und Christus zu glauben. All our life we have been believing lies. Unser ganzes Leben haben wir an Lügen geglaubt. We have been believing lies. Wir haben Lügen geglaubt. Facts. What the natural calls truth. Das natürliche Wahrheit. The truth about your life that you are a loser. Die Wahrheit über dein Leben, dass du ein Verlierer bist. You see, the truth about your life that you have problems. Leben, Probleme, you have sicknesses and diseases. The truth about your life that you don't know that you don't have future. You know some people they say you don't have future. We have believed a lot of lies in our life. Lügen über uns geglaubt. The teacher have informed us a lot of lies. The parents, you see, they turn everywhere lies upon lies. But now the word of God has come. He's telling us something opposite. What is in the natural world? He said, you labor to believe God. Also kämpfe darum, das zu glauben, was ich sage. Labor to believe the true word of God. Wahrhaftige Wort Gottes. Let us labor, therefore, verse 10, verse 11, to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Praise the Lord. Hallelujah. For the word of God is quick. He never fails. If you fail, that does not mean the word of God fails. Wenn du versagst, heißt nicht, dass das Gottes Wort If you fail, or if you refuse to fast in your unbelief. Wenn du dich weigerst, dein Unglauben If you refuse to fast in your doubt. Wenn du dich weigerst, deine Zweifel If you believe, refuse to fast in For fasting your fear. Wenn du schweigst, deine Ängste loszulassen. Fear of the sicknesses and disease coming back. Angst vor der Krankheit, dass es zurückkehrt. It is always, you know, if you have been sick for years upon years. Wenn man jahrelang krank war. To get out of it is so difficult. Es ist schwierig, da rauszukommen. You are so used to it. It's like become your lifestyle. An diese Krankheit. Some people every month is their lifestyle of sicknesses and diseases. Leute haben jeden Monat. They expect it. Sie erwarten. They are always expecting it. Sie erwarten Krankheit. Praise the Lord. Hallelujah. Say, for the word of God is quick and powerful and sharper than any edged sword. Any two-edged sword. The word of God is sharper. Gottes Wort ist schärfer. Powerful. Kraftvoll. I don't know if you are going to call God a liar. Ich weiß nicht, ob du Gott einen Lügner nennst. Who is the liar, you or God? Wer ist der Lügner, du oder Gott? Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrow, and it is a discerner of the thought and intent of the heart. Let me leave them. Praise the Lord. Yeah. Where we have just read, warn us of unbelief. Diese Stelle warnt uns vor Unglauben. He warns us of a hardened heart. Es warnt uns vor einem verhärteten Herzen. That we should stop hardening our Dass wir aufhören sollen, unsere Herzen zu verhärten. Allow Jesus to be author and the finisher of your faith. Zulassen, dass Jesus Christus der Anfang und Vollender unseres Glaubens. You see, don't allow flesh to keep on speaking. Lass nicht zu, dass das Fleisch weiterhin spricht. To believe and to ask are also two different things. Glauben und to believe and to ask. Glauben und zu bitten sind zwei verschiedene Dinge. To believe zu glauben and to ask. Und zu bitten. God's children, we believe. Die Kinder Gottes, wir glauben. You know, okay, let me leave there, but maybe some, later you will understand it better when we get further. To believe and to ask. Glauben, they are two different things, they are not the same. Ist nicht das Gleiche. It is praise the Lord. Hallelujah. And it is not God's faith. It is not the pastor's faith, but your faith. Es ist nicht Gottes Glaube, es ist nicht der Glaube des Pastors, es ist dein Glaube. In Mark 6, let us quickly go to Mark 6. Markus 6. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Mark 6. Markus 6. Mark 6. You know, here, if Jesus cannot heal in some certain places, wenn Jesus nicht heilen konnte an bestimmten Orten, you know, there are places he could not do the mighty work. Es gab Orte, an denen er dieses Werk nicht verbringen konnte. I want to help us to read from 1 to 6, please. Matthäus? I did not say Matthew, I said Mark. No. Well, did I say Mark? Mark. I said Mark. Mark 6. 1 to 6. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anschluss an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsherum und lehrte. Praise the Lord. Hallelujah. And he went out thence and came into his own country. And his disciples followed him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. And many hear him and were astonished, saying, from whence had this man these things? And what wisdom is this which which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hand? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and Judah, and Simon, and are not his sisters here with us? And they were offended at him. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk and healed them. And he marveled because of their unbelief. And he went around about the villages teaching. Praise the Lord. Hallelujah. How some will not believe. Die manche nicht glauben werden. How some will harden their hearts. Ihr Herz verhärten werden. How some will underrate the word of God. Sie Gottes Wort unterschätzen. They will limit the word of God. Sie werden Gottes Wort Let us go to the same Mark 9. Look at the same Mark 9. Mark 9 from verse 14. Vers 14. Mark 9 from verse 14. I will quickly read because of time. Praise the Lord. Mark 9. From verse 14. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them. And the scribes questioning with them. And straight away, all the people, when they beheld him, were greatly amazed. And running to him, saluted him. Verse 16. And he asked the scribe, what question ye with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which had a dumb spirit. And wheresoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I speak to your disciples, that they should cast him out, and they could not. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. Praise the Lord. Yeah. And they brought him unto him. And when he saw him, straightway the spirit teared him, and he fell on the ground and wallowed foaming. Verse 21. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. And often he had cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou can do anything, have compassion on us and help us. If you can do anything. Wenn du etwas tun kannst. If you can do anything. Wenn du etwas tun kannst. God has done something. Gott hat schon etwas getan. He has given us Jesus. Er hat uns Jesus gegeben. He said he has healed us. Er hat uns geheilt. That we are already here. Wir sind schon geheilt. You see, it is not if you can do something. Nicht, wenn wir etwas tun können. If you can believe. Sondern können wir glauben. Jesus said unto him, if thou can believe, verse 23, if you can believe, wenn du glauben kannst, it is not me believing, it is you believing. Nicht, ob ich glauben kann, sondern ob du glauben kannst. All things are possible to him that believes. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou my unbelief. I believe, help me to get rid of this unbelief. Hilf mir von meinem Unglauben loszukommen. I believe, help me to get rid of this fear. Hilf mir von meinem, von meiner Angst. Of this doubt, help me to get rid of them. Hilf mir von diesen Zweifeln wegzukommen. And Jesus later said to them how, told them how to get rid of the unbelief. Jesus hat ihnen später gesagt, wie sie von diesem Unglauben wegkommen. Verse 25, let us go forward. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. Come out and go no more there. Verse 26, and the spirit cried and rent him sore, and came out of him, and he was as one dead, in so much that many said he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up. He acted on the prayer. Once you pray, you act. Betest, dann handelst du. Once you pray, you act on handelst du nach dem it. And he arose. Praise the Lord. Hallelujah. And when he was come into the house, his disciple asked him privately, why could not we cast him out? And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Prayer, not just prayer alone, fasting. Gebet und Fasten. Fasting your unbelief. Dein Unglauben. Fasting your doubt. Deine Zweifel fasten. Fasting your fear. Deine Ängste fasten. I don't know if you can get it. What makes you and me different is what we listen to. Der Unterschied ist einfach nur, was wir uns. That's what you see. What we value. Wertschätze, was ich in mich hineinlasse, was ich wovon ich. What our motive? Unsere Motive. You see all this. You see they made your faith to become nothing. Das they fight your faith. Bekämpft deinen Glauben. In Mark 5, this same Mark 5, let us go to Mark 5. Marcus 5. Just quickly going on so that we go further if it is possible for today. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 5, from verse 25. From verse 25. And a certain woman had an issue of blood, 12 years. This woman had been so used to sicknesses and diseases. Krankheit gewohnt. You see, so used to this problem for 12 years. Seit 12 Jahren. For you to be sick for 12 years. Also 12 Jahre lang. The same problem. Das gleiche Problem. And you know, problem never just remains standstill. It grows. It grows from one stage to another. Besonders Krankheiten immer schlimmer und schlimmer werden. And had suffered many things of many physicians. And has spent all that he had. And was nothing better. But rather grew worse. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. This woman believed. Diese Frau hat geglaubt. She believed. She said, if I touch, you know, people want to say there are people that did not believe, but they were healed. Just go into it one after the other. Also, wollen sagen, es gibt Menschen, die geheilt worden sind, ohne zu glauben, aber schauen wir uns das an, was Gottes Wort sagt, sehen wir, dass es nicht stimmt. You know, when Jesus fed the multitude, als Jesus die Menge with two fish and five loaves, zwei Fische und fünf Broten, after teaching them for 3 days, nachdem er sie drei Tage lang belehrt hat, you see, 3 days teaching, drei Tage hat er zu they were hungry. Today we cannot even wait for a day's teaching. Heute können wir nicht mal einen Tag lang. It's already a problem. Es ist schon zu viel. We cannot wait for hours teaching. It's too much. Stundenlang warten, es reicht nicht. It's a complaint of what complaint. We are getting up, we are sitting down. We are, if it's a sin. Yes, praise the Lord. Hallelujah. This woman. woman heard of Jesus. Sie hat von Jesus gehört. Verse 27. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. She heard and she believed. Hat geglaubt. If she did not hear, she will not believe. Hätte sie nicht gehört, hätte sie nicht glauben können. Romans 10. He said, you see, they say, how can they hear? How can they believe if they have no heard? Wie können sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? You see, they are to hear it. Sie müssen hören. They hear and they believe. Glauben. This woman, you see, and when she had heard of Jesus, came in this place behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straight away the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. Praise the Lord. Hallelujah. She was not the only one following Jesus. Sie war nicht die einzige, die hinter Jesus her war. There were so many. Es gab so viele Leute. But she was the only one healed. Aber sie war die einzige, die geheilt wurde. You know, thousands can come into this church. Tausende können diese Gemeinde. And one or two be healed. Aber ein, zwei Leute werden geheilt. It is according to your faith. Das ist gemäß deines Glaubens. Don't blame God for anything you are doing. Mach Gott nicht schuldig für das, was passiert. If your prayers, there's problem. If you have problem, Probleme. In whatever in your life, in deinem Leben, go to God. Geh zu Gott. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Ask him questions. I do the same. I do that always. What am I going to do? Was soll ich tun, Herr? I believe that I'm already here. Ich glaube, dass ich what bin. Next? What am I going to do? Was soll ich als nächstes tun? You see, because after prayer, Gebet, I believe. Glaube. And then from there, amen. You see, you start praising him. Lobe ich ihn. For being healed already. Für die Heilung. You start praising him. Ich danke ihm. Continue praising him. Ich danke ihm weiterhin. And you be for that you are already healed. Dass ich schon geheilt bin. And if there is problem, keep on coming and coming. Das Problem weiterhin kommt. Why don't you go to God? Wieso gehen wir nicht zu Gott? You can speak to him. You can hear his voice. Du kannst seine Stimme hören. You see, it's your father. Er ist dein Vater. Instead of complaining, go to him. Beschweren, geh zu Gott. Let him tell you what to do. Lass zu, dass er he will reveal to you the reason why he's still there. Deshalb das Problem immer noch da ist. So a lot of us, what we eat, what we drink, things that we allow to come in. Die wir in uns hineinlassen. You see, because praise the Lord. Amen. Let me go forward. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? Who touched me? Somebody touched me with the hand of faith. Jemand hat mich mit Glauben berührt. He touched me with another hand. Ja, I know a lot of people are touching me. But this hand is different. Diese Hand ist anders. You know, if you touch God with the hand of faith, your hand, every knee must bow down. All sicknesses and diseases must bow down. If they refuse to bow down, you know you are not touched with the hand of faith. Wenn sie sich weigern, sich zu beugen, dann weißt du, dass du nicht berührt wirst. Because of what you are allowing to come in. Weil wegen dem, was du zulässt. Let God direct you. Lass zu, dass what you are to do. Was du zu tun hast. It is according to your faith. Was der nächste Schritt ist. Somebody can pray for you. Denn niemand kann für dich beten. It's like a woman that a man of God said he prayed for. He said this woman was weighing more than 200 kilo. Diese Frau hat mehr als 200 Kilo gewogen. And she had pain in her knees. Und sie hatte Schmerzen in ihren Knien. Your body is carrying too much. Aber dein Körper trägt einfach zu viel Last. And you know you can pray. Du kannst beten. The problem is going to come back. Das Problem wird wiederkommen. Because you refuse to do something about yourself. Weil du weigerst, dich etwas gegen deine Lage zu tun. Why don't you tell God to help you to reduce? Wieso sagst du Gott, dass er dir helfen soll, abzunehmen? You know, people don't believe that God can help us to reduce. Was sie glauben, dass Gott uns helfen kann, abzunehmen. If you want to, it's according to your desire. He can help you. He cannot teach you, show you what to eat. That can bring you down. It is not him. Praise the Lord. This problem for this woman was always coming and going, because of her weight. What are we still holding on to? I keep on bringing this problem to us. Wegen ihrem Gewicht, aber was halten wir immer noch fest, was dafür sorgt, dass it might not be our weight. Vielleicht ist es nicht unser Gewicht, there's something else. Etwas anderes. And his disciples said, verse 31, to him, thou seest the multitude, truly thee, and said thou, who touched me? The same thing I could have even said to Jesus. How many people are here? How many people are you saying, who touched me? I'm touching you too, everybody too, even the disciples, they were all touching. But there was one touch that was different. And he looked around about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said unto her, daughter, your faith. He said, your faith. Your faith. Dein Glaube. He did not say God's faith. Nicht Gottes Glaube. Because if you allow God's faith to be your faith, you are healed. Wenn du zulässt, dass Gottes Glaube dein Glaube wird, dann bist du auch geheilt. And if you allow your God's faith to be your faith, it is over with whatever problem. Wenn du zulässt, dass Gottes Glaube dein Glaube wird, he said your faith had made dein Glaube hat dich heil gemacht. Please go and read all this again and let the Lord speak to you. Go in peace and behold of the plague. Praise the Lord. Hallelujah. She was not alone. Die war nicht die einzige. You know, this woman was having a problem with touching. Diese Frau hatte ein Problem mit Berührungen. You know, they are problem because of her problem. She was not touched for years. Sie ihrem Problem konnte man sie nicht berühren. She was not touched for years, and she cannot touch anybody, and nobody can touch her. Sie konnte niemanden berühren und niemand konnte sie berühren, ja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There are things that can stop God's manifestation in our lives. Es gibt Dinge, die Gottes Manifestation in unserem Leben aufhalten können. You know, it is not God's faith. Es ist nicht Gottes Glaube. If it is the faith of Jesus, wenn es der Glaube von Jesus everybody ist, will be healed. Dann wird jeder geheilt. Everybody will be healed. Alle werden geheilt. Until that faith now becomes your faith. Es ist, wenn dieser Glaube dein Glaube wird, zu deinem Glauben wird. He did not belong to you, like Jesus said to this woman. Your faith has made you whole. Hat dich heil gemacht. My faith has not become yours. Mein Glaube has made you whole. You must believe it. You must take that faith. Und deswegen bist du geheilt. Du musst diesen Glauben. You need that faith. Du brauchst diesen Glauben, to be healed. And that faith is no longer. You now see that faith as your faith. Dieser Glaube, von dem sie gehört hat, ist jetzt zu ihrem Glauben geworden. You know, we all want to be healed. Wir wollen alle geheilt werden. Without believing. Ohne zu glauben. That's not Christ's kingdom. It's not magic. Das ist nicht Zauberei. It's a relationship. Es ist eine Beziehung. It's a relationship. Es ist eine Beziehung. Once you come to Jesus, zu Jesus Christus, there are some problems that will just go like that. Problem, die einfach so gehen werden. But there are some problems that need your cooperation. Die eine Kooperation brauchen. Still need your cooperation with the Holy Spirit. Die eine Kooperation mit so that they, for them, because for them to go. Damit sie gehen. You know, because the root of that problem has been so deep. Weil die Wurzel dieses Problems ist so tief und so groß und schwer. It's so, so deep inside. There are problems that is like miracle and healing. They are two different things. Wie Wunder und Heilung. You know, healing. Heilung. Sometimes, when something just, it's like, if you are praying for somebody, and that person, sometimes you don't even believe that it's you think it's a healing. Du glaubst, es geht um Heilung. And you don't believe that it's going to be miracle. Du glaubst nicht daran, dass es ein Wunder sein wird. You see, and that along the line as you pray. Wenn du betest. And if you, sometimes we don't know how God is going to do the job. Wir müssen nicht, wie Gott etwas funktioniert. And that's why we have to learn how God works. Wir müssen lernen, wie Gott funktioniert. Learn different ways how God works. There are some times, as I've just said, that He walked gradually from one stage to another. Manchmal ist es ein Prozess von Schritt zu Schritt. You see, from it's like when you plant a seed. Nur ein Samen einpflanzen. You know, sometimes when you get there, you pour water du on the ground. Wasser auf den Boden. Thinking that the seed has not grown. Weil du glaubst, dieser Samen ist noch nicht. But the seed is growing, but you cannot see it. Aber unter der Erde, du kannst es nicht sehen. It's inside. So also. Our healing. Sometimes we are already healed, but because we cannot see it outside, we think we are not healed. And so many times we abort it. And then treiben wir es ab wie in Wurzeln. We abort it. You know when God has been working on your behalf. Wenn Gott für dich gearbeitet hat. For example, your mate. It's not only healing. Your mate also. Nicht nur in der Heilung, if you are believing God for your mate. Für deine Ehe, wenn du Gott deine Ehe. And God is working in your life. Und Gott arbeitet. He's also working in that man's life or that woman's life, your mate's life. Leben deines Ehepartners. He's working. You might not know. Er wirkt und that you don't know does not mean he's not working. Nur weil du es nicht erkennst oder siehst, heißt nicht, dass es nicht passiert. And he's working here and he's working here. Und er beide, arbeitet auf beiden. And because you cannot see that he's working, he's working there, then you just give up. And just follow whatever siehst, you want to follow. You gibst du auf it. Und entscheidest dich für etwas anderes. Und damit treibst du diesen Prozess ab. Praise the Lord. Halleluja. Like a man of God also said. He said he was praying for one man, and the eyes of that man was disabled. He thought that after prayer, the man was going to be healed gradually. We are not to put God in the box. Sometimes the healing can be instant. Wir sollten Gott nicht in eine Schachtel packen, weil manchmal kann die Heilung auf einmal passieren. It can just be just like that, just off a sudden like that. And sometimes it is gradually. Manchmal passiert es auch Schritt für Schritt. And sometimes that is, if we think that is gradually, and after prayer we just see it sudden, we are not to be surprised, because it's part of a hardened heart if we are surprised. Oder manchmal, wenn wir glauben, dass eine Sache Schritt für Schritt funktionieren wird, aber sie dann auf einmal doch plötzlich funktioniert, sollen wir das nicht in Frage stellen, sollen wir nicht verwundert sein, weil diese Verwunderung zeigt einfach, dass wir ein verhärtetes Herz haben, was voll von Unglauben. It's like when they were praying for Peter. Genauso wie als sie für Petrus gebetet haben. When he was in the prison. Er war im Gefängnis. You know, they prayed, they were praying, and immediately Peter just came. They were afraid of Peter. The Peter you were praying for to come. Die Jünger haben für Petrus gebetet, dass er befreit wird aus dem Gefängnis, und als er dann nachts an der Tür geklopft hat, weil er wirklich befreit worden ist, hatten sie Angst, die Tür aufzumachen, weil sie dachten, es ist ein Geist, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass er wirklich auf einmal vor ihrer Haustür steht, wenn sie einfach beten. Because of a hard heart. Wegen einem verhärteten Herzen. Because they don't know how God works. Weil sie nicht wissen, wie Gott funktioniert. Know the different ways that God works. Die verschiedenen Wege, wie Gott wirkt. It is not if you are not seeing anything, you don't. There's nothing that has been done. Heißt nicht, dass wenn du nichts siehst, dann wurde auch nichts passiert. And you just give up immediately. There are things that can stop God's manifestation in our lives. Es gibt Dinge, die Gottes Manifestation in unserem Leben aufhalten. Unglauben, Angst und Zweifel. They are opposite faith. Ist das Gegenteil von Glauben. But things that cannot stop God's manifestation in our lives. Aber die Dinge, die Gottes Manifestation in unserem Leben nicht aufhalten, ist Zeit. Mistake. Fehler. You know, a mistake cannot stop God's work in our life. Fehler können Gottes Werk in unserem Leben nicht verhindern. What can stop God's work in our life is unbelief. Aber was Gottes Werk in unserem Leben verhindert, your past mistake cannot stop the work Fehler of God in your life. I don't know if you understand. Gottes Willen nicht aufhalten. If you have made a lot of mistakes in Fehler begangen hast in der Vergangenheit, it doesn't matter. You are not a child of God. But what you are to labor. Aber das, wogegen du ankämpfen musst, verweigern musst. To go against is doubting the word of ist God. Ist Gottes Wort zu zweifeln. I don't know if you understand. Praise the Lord. Halleluja. You see, time cannot stop God. Denn Zeit kann Gott nicht aufhalten. Mistake, past mistake, or even future mistake cannot stop God. Zukünftige Fehler können Gott nicht aufhalten. Because a future mistake, all things work together for those that love God. Alles wirkt zum Guten für die Gott lieben. Past mistake. Ah, all things. Even including the future mistakes. Who understands? Praise the Lord. Hallelujah. You see, the past mistake cannot stop God. Die vergangenen Fehler können Gott nicht the aufhalten. Mistake of today cannot stop God. Die heutigen Fehler können Gott nicht the aufhalten. Mistake of tomorrow cannot stop morgen God. Fehler können Gott nicht what aufhalten. What can stop God? We know it. Don't believe was Gott that and fear. Ist Angst, Zweifel und Unglauben. Can you get it? Mistake cannot stop God. Fehler können Gott nicht aufhalten. The time cannot Zeit stop God. Kann Gott nicht aufhalten. If mistake can stop God. Aber wenn Fehler Gott David aufhalten, will not be called a man after my heart. David kein Mann nach upon all the mistake. Aber so Fehler da. Abraham will not be called a friend of God. Wer kein Freund who understands? Upon all. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the mistake cannot. You see, what can stop him is doubting him. Aber das, was ihn auffällt, ist ihn zu, an ihn zu zweifeln. Not believing him. Nicht an ihn zu glauben. He said, you know, Hebrew 4. He said, we are to labor to get out of unbelief. Wir sollen darum kämpfen, aus diesem Unglauben. Labor to believe him, no matter what outside is telling you. Zu glauben, egal was das Äußere uns sagt. Can you take it? Can you understand it, please? Amen. Amen. Okay, so a few minutes. Amen. Amen. In 2 Samuel. 2. Samuel. We will look into people's life. Wir schauen uns das Leben von Menschen an. 2 Samuel 5, Vers 4. 2. Samuel 5. 2 Samuel. We are not to live in fear. Sie sollen nicht in Angst leben. You know, some people they live in fear. I don't want to make mistakes. Einige Menschen leben der Angst, und werden wieder begehen. Who don't? Can you understand? Fear of I don't want to make a mistake. It's ich always fear. Fehler machen. That is you. It's part of what can limit God. Und das ist auch etwas, was fear. Gott hindert. Fear. I don't want to make mistakes. Fehler machen. I don't want to regret. Ich will nicht Dinge bereuen. Once you now look around you and you see the Lord Jesus, he has no mistake, he has no regret. All things work together for good. Who can get it, please? 2 Samuel 5. 2. Samuel 5. Verse 4. Vers 4. David was 30 years old when he began to reign. And he reigned 40 years. Did you see that there? David war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang. And in you know that David was just around 13 years old when he was anointed as a king. David war circa 13 Jahre alt, als er zum König gesalbt worden ist. You see, imagine the time in between. Und jetzt denk mal über diese Zeit nach. When he was anointed, zwischen der Salbung and when he was now made a king. Und der Erfüllung. Imagine the obstacle what he went through. Diese ganze Zeitspanne von Hürden, you see, von the battle, the Schlachten. That was, you know, no obstacle can stop you. Aber keine Hürde kann dich aufhalten. A lot of things you are going through. Die Dinge, die du durchmachst. You see, in between the time, if God is in your mate to you Gott today, dir offenbart werden, it might be 10 years time. Vielleicht ist es 10 it might be any years time. You see, then this in between, there are a lot of things that are going to go on. In dieser Zeitspanne wird viel passieren. Imagine the time in between 13 to 30. Die Zeitspanne zwischen 13 no und 30. No time can stop the will of God. Aber keine Zeit kann Gottes Willen aufhalten. Despite the obstacle. Egal wie viele Hürden. I've talked about the mistake. Über Fehler gesprochen. The mistake that we made. Die Fehler, die wir Peter haben. Denied Jesus 3 times. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. That does not make Peter to be somebody of Christ. Who don't understand aber das hat ihn trotzdem. Das hat ihn trotzdem nicht seinen Titel als Kind Gottes weggenommen. Even Paul that wrote to third of the New Testament. Paulus, der 2/3 vom Neuen Testament geschrieben hat. Wir kennen sein Leben. You know, do you know what he did? Better for all the past mistake. Die you see, no past mistake can stop you from bearing children. Kinder zu bekommen. He cannot stop you. Das kann ich nicht. What can stop you is doubt, unbelief, and fear. Hindern kann es Unglaube, Zweifel und Angst. And that is what the Bible warns against. Das ist das, wovor. Don't doubt the word of God. Zweifel nicht an Gottes Wort. Praise the Lord. Halleluja. He doesn't want us to be like Judas. You know, some people, they don't even want to hear that name, Judas. And he wants his name nicht mehr hören. You know, if you look at what Peter did and what Judas did, wenn du das anschaust, was Petrus getan hat und was Judas getan hat, ist fast das Gleiche. But Peter repented. Aber Petrus hat Buße getan. He wants us to repent. Er hat the Lord loves repentance. Der Herr will, dass wir umkehren. He loves repentance so much. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, let me read that. Let us go to Genesis 39. 1. Mose 39. Genesis 39. 1. Mose 39. There are something that I want to teach, that sometimes I don't believe that you know them already. No need to go there. Amen. Amen. But let us go to this place and see what the Lord has for us. And Joseph was brought down to Egypt. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him to the hand of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. You know, somebody that the Lord is with is a prosperous man. Jemanden, der den Herrn hat, ist ein reicher Mann. You know, if the Lord is with you, you are a prosperous Wenn man. Jesus how many of us who believe that today? How many people believe Leute that? Glauben das? That somebody with the Lord is a prosperous mit man. Jesus bist du reich. It did not say somebody with euro. Nicht jemand, der Scheine or dollar. Hat. A nice car, Auto, a good heart, ein schönes Haus, a beautiful heart, ein schönes Haus. And a good, you see, he said the Lord was with him. Der Herr war mit ihm. He was a prosperous man. Er war ein reicher Mann, ein wohlhabender Mann. Because the Lord was with him. Weil der Herr bei ihm war. Ah, praise the Lord. Halleluja. You know, if Joseph was a prosperous man because the Lord was with him, what about you? Wenn Josef ein wohlhabender Mensch war wegen Gott, der bei ihm war. How do you see yourself? Wie sehen wir uns? You believe you are a prosperous man. Glauben wir, dass wir wohlhabend sind? You believe you are already here. Dass wir schon geheilt sind? You believe that problem does not belong to you anymore. Das Problem ist nicht mehr gehört. If Joseph was called a prosperous man because the Lord was with him. Who are you then? Joseph, alles what are you going to call yourself? Was bist du dann? Wie nennst du dich selbst? What will the Bible call you today? Was sagt Gottes Wort über dich heute? Praise the Lord. Halleluja. And he was in the house of his master, the Egyptian. The Bible called a slave a prosperous man. Die Bibel nennt einen Sklaven einen wohlhabenden because Menschen. Because he have the true God. Dieser Mensch den wahrhaftigen Gott hat. You have the true God. Er hat den wahrhaftigen Gott. You have the true God today. Du hast den wahrhaftigen Gott. He was not called a prosperous man because he was living in a rich man's house. Er war kein wohlhabender Mensch, weil er get in place? Im Listen. Haus eines reichen Mannes gelebt hat. You know, somebody can call you a lucky boy. Jemand kann sagen, du a lucky girl. Du bist ein because you now live with a rich man. Du hast Glück, weil the du natural world rich, what the world call rich man. Weil du jetzt mit einem reichen Mann zusammenlebst und mit einer reichen Frau. You see, you see. They call you a prosperous man. I know you don't have problem. But like prosperous man. Du bist ein reicher Mensch. And because they believe that that man or that woman is going to make you rich. Weil sie glauben, dass dieser Mensch dich reich macht. You know, if you are a brother, a sister to a rich man, the natural rich man. Weil du reiche Geschwister hast. You see, it's almost like you are the rich man. So, ob du reich bist. My brother is a rich man. Mein Bruder ist reich. And we are so proud of him. Wir sind stolz darauf. He was not called a prosperous man because he was a servant. Aber er war nicht reich, weil er ein Sklave eines Reichen war. Of a worldly rich man. Eines weltlichen Reichen. It is God declaring the end from the beginning. Vor dem Anfang. Can you get it, please? It is God declaring the end from the beginning. Joseph, it was not because of Potiphar he was called a rich man. Joseph wurde nicht wegen Potiphar, not Potiphar. Joseph was a rich man, a prosperous man. Ohne, mit Joseph, ohne. Er war ein reicher Mann. Praise the Lord. Halleluja. Who can get it? You see, Potiphar or not Potiphar? You see, he was a prosperous man. Er war ein reicher Mann. Joseph was 17 years old when God revealed the end to him. Joseph war 17, als you know that. Ihm das 17 Ende years vor dem Anfang offenbart hat. 17. Sorry. You see, just 17 years old, Genesis 37. Let us go there before we close. Let me see. Okay. Praise the Lord. Genesis 37. Look at Genesis 37. From verse 2 to... Jenny, can you help us to quickly read from verse 2 to 11? 5-11. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Josef brachte vor ihrem Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihm: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Weiter. To 11. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Praise the Lord. Halleluja. You can see here God declaring the end from the Gott beginning. Das to this Ende young vor dem Anfang. 17 years old. Ihm mit 17. You see, God declaring the end from the beginning. Gott spricht das Ende vom Anfang. Though the natural man cannot believe it. But that does not mean it cannot work. Weiß nicht, dass es nicht funktioniert. You see, Joseph believed God. Josef hat an Gott geglaubt. He was not praying to become a governor. Er hat nicht dafür gebetet, ein Beamter zu werden. But he believed God. Er hat einfach an Gott geglaubt. He never doubted. Er hat sich an ihn gezweifelt. You know, it's not about praying to become something. Es ist nicht darum, beten, etwas zu werden. Stop doubting the word of God. Hör auf, an Gottes Wort zu Stop zweifeln. Questioning the word of God, the truth. Zu stellen, die Wahrheit. These are the generation of Jacob, verse 2. Joseph, being 17 years old, was feeding the flocks with his brethren. And the late was with the sons Bela, Beha, and with the sons of Zipha, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. Evil report. Can you see evil report there? Eine schlimme Nachsage. Evil. Now, Israel loved Joseph more than all his children. You know, it's so common. It was so common with them. loving one more than the other. Das war einfach so was Übliches, dass man immer wieder Kinder bevorzugt. And today is still there today. Du hattest immer noch. You see, loving some children more than Kinder other. Mehr lieben als we are to love this. We are to if your motive is Christ, you love the children the same way. Wenn dein Motiv Christus ist, dann solltest du die Kinder gleich lieben. You see, if your motive is not Christ, if it is money, you will love those that give you money more than others. Die mehr, die dir Geld geben, mehr lieben als die anderen. You know, if your motive is evil, evil motive, choose who to love. Das, the Christ motive, love all. Who understands? Das bösartige Motiv wird sich immer einige Leute rauspicken, aber das Motiv von Christus liebt alle. Evil motive, you see, evil motive chooses. Das Motiv, das sucht sich aus. Who benefits you? Was, wen lohnt es sich zu lieben? What is always you, I. What is good for you? Was ist gut für mich? You see, by Christ's motive. Aber das Motiv von just Christus. Love all the same way. Liebst alle gleich. And Joseph, verse 3. Now, Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. And he made him a coat of many colors. You see, evil motive. Ein bösartiges Motiv. Why he loved? Because he was the son of his old age. Evil, that is evil. Das ist ein böser anything Christus. Outside Christ is alles, evil. Was außerhalb von Christus ist, verse 4. And when his brethren saw that their father loved him more than all his children, all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. You see how father always brings division, the natural brings division in the family. Spaltung in die Familie bringen. The only unity that is forever, that is so perfect, is Christ's unity. Die vollkommene Einheit ist die ewig bleibt, ist die ewig die Einheit von Jesus Christus. The spirit versus the flesh. Geist gegen Fleisch. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. They hated him yet the more. Die hassten ihn noch mehr. And he said unto them, here I pray you, this dream, which I have dreamed. You know, when you tell people what God revealed to you, Leuten sagst, was Gott dir some will be even jealous of einige you. Sind eifersüchtig. Some will not. Some will just. They will talk you out of it. Und wenn sie ausreden. Do you believe that or glaubst you are making it passiert, up? Oder denkst du jetzt einfach nur aus? Ah, you are just you are the one just formulating it. Du hast dir das ausgedacht, willst du nicht machen? Wait until you see. Warte, bis du es siehst. Because the time is so short. Und die Zeit ist kurz. You see, wait until you see. Warte, bis du es siehst. Then you see that it was not a make-up story. Du wirst erkennen, dass es nicht eine erfundene Geschichte. You know, God speaks to us in different ways. Gott spricht zu uns auf unterschiedliche Weise. I don't know if you can get it. You know, he speaks to us. You know, when God spoke to Elijah, als Gott zu Elijah gesprochen, when he said that there was an earthquake, God, but God was not there. Es gab ein Erdbeben und Gott war nicht im Erdbeben. There was a fire, but God was not there. Gott war nicht im Feuer. But there was something else that came, that God was there. Da kam etwas anderes und da war Gott. Who understand? I don't know if you know the place. Ich weiß, ob ihr diese Stelle kennt. You know, for God to reveal that you believe this is your husband, and later you believe this is your husband. Satan brings different people. Different things come along the line. Und sagt, das ist der Wille Gottes. Nein, that does not mean that God is not going to speak at the end. Das heißt nicht, dass Gott am Ende nicht sprechen wird. God speaks at the end. Gott spricht am Ende. And you know, sometimes we want to even condemn ourselves for one thing or the other. Or whatever, where we come, we might even look at it as mistake. Let all things work good for us, for God's children. Then he said, verse 7, for behold, we wear binding shafts in the field. And lo, my shaft arose and also stood upright. And behold, your shafts stood upright. Round about and made obedience to my shaft. And his brethren said unto him, shall thou indeed reign over us, They know how to interpret dreams. These people know how to interpret dreams. Bedeutet. You know, when you dream some dream, you don't even know the meaning. Schon, kennst du die Bedeutung? But these people, they understood Leute something. They could guess something. Irgendwie was der Stoff. Praise the Lord. Hallelujah. You know, God revealed this, and we will know some, both in the dream, in charm, in vision. You see, you can see things. God's children, we have to see things. Sollten Dinge sehen. He speaks to us. Er spricht zu uns. We are not blind. Wir sind nicht blind. And his brethren said unto him, shall thou indeed reign over us? Or shall thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his works. And verse 9, and he dreamed yet another dream. Another one has come. And told it to his brethren and said, behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obedience to me. Verse 10. And he told it to his father and his brethren, and his father rebuked him. This time the father said, it's too much. This is too much. Even me, if you talk about your brothers, your brother burned down before you, I can hear it. Not me. Aber doch nicht ich und deine Mutter. Not me. Nicht ich. And said unto him, what is this dream that thou hast dreamed? Shall I and your mother and the brethren indeed come to bow down? You know, they know how to interpret dreams very well. It's good. It's good. You know, sometimes when we dream, we don't even know the meaning. But here, somebody's the interpretation is so perfect. And his brethren, verse 11, and his brethren envy him, but his father observed the same. praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord has revealed this ministry to me. Der hat mir diese Gemeinde offenbart. And you know, if the Lord, if you know where you are going, you will not be offended with where you are. I don't know if you understand what I'm saying. Wohin du gehst, dann wirst du nicht sauer sein auf deine jetzige Situation. If you can understand where you are going, if you can see it, you will not be offended with where you are. Wütend right sein mit dem Punkt, an dem du heute stehst. You know, Joseph was sold. Joseph wurde verkauft. He was not offended. Er war nicht wütend. Because he could see where he was wusste, going. Wohin er geht. You know, people laugh at me here. Leute lachen mich hier. How many people in the church? Wie viele Leute in der Gemeinde sind? I'm not offended. Aber das macht mich nicht wütend. Because I can see where the Lord is taking me to. Wohin der Herr mich führt. Praise the Lord. Halleluja. I'm not offended. I still pray for them. I love them. Ich liebe sie. I pray for them so much. I don't even blame them because they cannot see. Und ich kann es ihnen nicht mal übel nehmen, weil sie eben einfach nicht sehen können. Jesus said they have eyes but they cannot see. Jesus sagt, sie haben Augen, aber sie sind blind. Sie können nicht sehen. Sie können nicht erkennen. They cannot see. Sie können nicht erkennen. The Lord revealed things to Joseph. Der Herr hat Dinge. Joseph, he has revealed your mail to you. Genauso wie euch eure Partner. Whatever you have, you plan, you know. He reveal your children to you. Kinder offenbart haben. That you are going to have children. Dass du Kinder haben wirst. You know, the doctor might say something else. Der Arzt sagt vielleicht was anderes. Your body might be saying something else. A time might be going. But remember what the Lord has said about you. Was der Herr gesagt hat, what he told you. Was er dir don't you see, meditate in it both day and night. Reject the evil of the outside. Das Böse von außen. Can you get it, please? What the Lord revealed to you, just like he revealed to Joseph. Was der Herr dir offenbart, my sin impossible to come. Unmöglich aus. It might be impossible. Unmöglich aus. What God revealed to one of us here. Was Gott ein von uns offenbart concerning hat. Our mate. Über unsere Ehe. You see? He says it's like day and night. Es ist wie Tag und Nacht. It is like impossible to come. Unmöglich. Praise the Lord. Halleluja. You know, until it is impossible. impossible to come. Erst wenn es unmöglich ist. It's not God. Es ist Gott. That it has to take God. Das ist ihn allein. It might be up with that children. You know, it's just like Joseph here. The brothers and the brother will say, we leave all of us, come and choose. You know, they have a their mind so small. Ihre Gedanken, ihr Verstand ist beschränkt. How we think sometimes. How we conclude sometimes. How we see things sometimes. Zu einem Entschluss kommen, wie wir. When we hear things, how we just conclude. Wenn wir Dinge hören, wie wir darauf reagieren, wie wir das abstempeln. It's impossible for the will of God not to come to pass. Es ist unmöglich, dass Gottes Wille nicht zustande kommt. If you are having relationship wenn with him, wir Beziehung mit ihm führen, what matters is your relationship das, was with him. Ist, ist unsere Beziehung. What matters is your focus in the Lord. Fokus auf dem Herrn. That your focus is Christ the Lord. Ist unser Fokus Christus. The day with the Lord is 1,000 years. Don't allow that the time is going to bother you. Lass nicht zu, dass die Zeit dir Sorgen. Don't allow what people are going to say because of the time bother you. Dass sie das Sorgen macht. Praise the Lord. Halleluja. Look at 2 Peter 3. Let us go there. 2 Peter 3. You know, there's a man of God also that said, he said he hates when things are normal. Ich habe einen Mann Gottes, der gesagt hat, dass er hasst es, wenn Dinge normal sind. He said he loves when things are when he is believing God for the impossible, impossibility. Wenn er Gott vertrauen muss, wenn er gezwungen ist, an Gott zu glauben, weil es unmöglich ist. You see, when things are not normal, he said he doesn't like it. Wenn Dinge normal sind, das gefällt ihm. He said it is when he is believing God for the impossible, something impossible. Glauben muss wegen dem Unmöglichen. That is when he that is what he loves. But some people don't love that. Viele Leute mögen das. They don't love normal. Sie wollen ein normales Leben. Second Peter 3. 2. Petrus 3. Verse 10. He said, "But the day verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Stop bothering yourself about the time. Hör auf, dir Gedanken zu machen wegen der Zeit. No time can stop keine that victory. Zeit kann diesen Sieg aufhalten. Praise the Lord. Halleluja. No time. You know, Joseph was 17. Joseph war 17. And imagine, you know, where he was now a governor when he was 30 years old. Imagine the length of time. Hier diese Zeit. All the obstacles could not stop him. All the time could not stop him. No amount of time can stop the work of God. Keine Menge von Zeit kann dich aufhalten. You see, what people think about you cannot stop it. Kann es nicht let them think what they talk. You see, you know that they are going to talk later. They are going to praise God with you. This is a must. You see, what matters is you just allow Christ to be your focus. Was wichtig ist, dass du zulässt, dass Christus dein Fokus ist. Allow him to be him alone. Lass zu, dass er dein Fokus. Don't look here and there. Like Peter that was walking on water. Auf dem Wasser ging. When he took his eyes away from Christ, he began to sink. Fing er an zu sinken. Praise the Lord. Halleluja. Amen. We will stop here, please, because of time. We'll continue from here.